Four teachers. Hein? Four what? Four teachers. Ja, was? Nur vier Lehrer? Nein, oh nein. Da gibt es viel, viel mehr. Ja, wo denn? Na ja, wie gesagt, auf Four Teachers. Ach so, das soll dann wohl eine Internetseite sein, oder was? Ja, genau. www.fourteachers.de. Eine Seite von Lehrern für Lehrer. Wer oder was ist denn nun Four Teachers genau? Es ist eine kostenlose Kommunikationsplattform von und für Lehrer. Sie ist vor allem eine nicht kommerzielle Website, in deren Mittelpunkt der Austausch von Erfahrungen, Ideen und Unterrichtsmaterialien steht. Four Teachers wird durch ein Team von über 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern redaktionell betreut und gepflegt. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt über eine dezente Werbung und durch kleinere Spenden seitens der Mitglieder. Wie ist Four Teachers entstanden? Im September 99 kamen zwei Referendare auf die Idee, die Unterrichtsentwürfe des eigenen Seminars auf eine Internetseite zu sammeln. Schnell war kostenloser Webspace gesichert und eine sehr einfache Homepage gebastelt. Allerdings wuchs diese kleine Seite ständig, sodass bereits im Jahr 2000 das Projekt nicht mehr auf kostenlosem Webspace zu realisieren war. Da auch der administrative Aufwand ständig größer wurde, war es dann ab 2002 soweit gediehen, dass auf einem eigenen Server mit einer ständig wachsenden Datenbank die eigene Domain forteachers.de an den Start gehen konnte. Seither ist diese Community online. Bis dato sind fast 400.000 Mitglieder angemeldet und verfolgen gleichermaßen ein relativ einfaches Prinzip. Geben und nehmen. Alle Mitglieder dieser Community stellen bewährtes Unterrichtsmaterial aus ihren Fächern anderen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung und freuen sich gleichermaßen, wenn sie von den Erfahrungen, den Ideen und Hinweisen auf interessante Neuerungen der Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Fachbereich profitieren können. Das Portal unterteilt sich in die folgenden vier großen Bereiche. Unterricht, Infothek, Service, Bildersammlung. Der Bereich Unterricht umfasst die Rubriken Stundenentwürfe, Arbeitsmaterialien für die einzelnen Fächer, Alltagspädagogik, Methodik und Didaktik, Schule allgemein, Computereinsatz. Der Bereich Infothek umfasst die Rubriken Foren, Schulbibliothek, Linkportal, Dust4T, Urheberrecht. Der Bereich Service umfasst die Rubriken Shop Glitzeklein, Newsletter, Webmaster, Newsroom. Die Bildersammlung als vierter großer Bereich ist das aktuellste Projekt bei www.fourteachers.de. Sie befindet sich seit Beginn des Jahres 2008 im Aufbau und auch hier können die Mitglieder der Community die von ihnen gemachten Aufnahmen hochladen und zu unterrichtlichen Zwecken zur Verfügung stellen. Auch in dieser Rubrik gilt natürlich das Prinzip, dass die Materialien und die Bilder für nicht kommerzielle Zwecke copyrightfrei sind, damit sie der Internetgemeinschaft problemlos zur Verfügung gestellt werden können. Dies zu überwachen, sind die jeweiligen Redakteure aufgerufen. Der Upload und der Download ist denkbar einfach, sodass sich jeder neue Benutzer nach seiner kostenlosen Anmeldung am Geben und Nehmen beteiligen kann. Ein erstaunlicher Anreiz sind immer wieder die für jeden Beitrag vergebenen Fleißpunkte. Der Chatroom als letzter großer Bereich erfreut sich großer Beliebtheit, sowie auch der speziell, nicht nur für die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, geschaffene Forenbereich, wo die Mitglieder über die neuesten Belange diskutieren und sich austauschen können, Sorgen abladen können, Meinungen und Tipps einholen oder nur ganz einfach miteinander kommunizieren können. Na, interessiert? Dann einfach mal vorbeischauen unter www.fourteachers.de